ziemlich lästig. Mein Kaliber ist verlässlich. Ey, so Digi besser setz dich. Digi Waage auf dem Esstisch. Lila Scheine, weil ich flex dich. Sie ruft mich ab wie ein Bashnik. Das Leben als Dealer so hektisch. Immer, immer wieder Fresskick. Das Kali Weed macht mich high. Trinke Shivas ohne Exit. Und baller mir noch eine Line. Finger große Patronen. Lang arme Kanonen. Trefferquote ist hoch, Digga. Bam, bam, du bist tot, Digga. Die machen Knete, sind hellbar. Die abgesiegte im Helmfach. T-Max, kriminell, ey, die ganze Welt ist mein Schnellplatz. Materielle Gesellschaft, abstechen für Bester. Hier hast du eine Waffe, jetzt schnapp dir die Kasse und gib mir die Hälfte vom Geld ab. Wieder Problem mit den Nachbarn, wegen dem Krokodil in meinem Keller. Leute wollen Stress, Leute rennen weg, doch die Projektile sind schneller. Ich verkauf mich sympathisch, bin immer am Nächsten, die Taschen voll Amphetamin. Keiner hier kennt meine Hintergedanken, doch jeder kennt ohne mein Team. Ich trag die Bauchtasche von Gucci mit 20.000 in Fuffis. Der Grund, dass es so gut riecht, ist mein Zuckis, Wolke von Cookies. Ich paff, paff, einen Kuchen streck. Tasch, Tasch für die Huren mach. Schnapp, Schnapp für die Uhren. Ey, ratzfatz liegen Kugeln, die Digi-Waage in der Schublade. Guck mal, was ich für'n Schuh trage. Spielt keine Rolle, du Schlucher. Goldene Rolli wie Tupac. Kelly Weed in der Blutbahn. Braun gebrannt wie ein Truthahn. Mercedes-Benzer steht vor dem Fenster. Ich muss nie wieder mit Zug fahren. Masse macht's, reden dich so, das wird dich süß, wie manche so reden. Hab das Abial, Feuer scharf, hab hast das Video noch nicht gesehen. Sie ist eingepackt in einem Handtuch, da im Seitenfach oder Handschuh. Hat mir beigebracht, wie man Scheine macht, auch in Einzelhaft wird mir reingebracht. Brauchst du was und ich regel das? Und werd reich, will nicht einfach nur überleben. Caso bringt dir den Bösen an. Mama sagt, ich soll nicht wie Dealer leben. Schlampen süß wie ein Hegendas, werd sie einmal knallen und nie wiedersehen. Die Amjad-Stürme mit Tränengas sind weniger als ein Zehnergras.